Ketzer, ohne Gaul konnte ich die Kuh nicht halten. Beutler, die Futterfrage. Ketzer, den Gaul, womit sollte ich ihn kaufen als mit der Kuh? 1000 Jahre hat uns der Junker geritten, kaum ist er abgesessen, sitzt der Kulak auf, dem Kulak der Staat, unserer, beide unser einen. Erfasser, ich will das nicht gehört haben, verstehen Sie mich? Aber wenn Sie weiter solche Reden führen vor Zeugen, muss ich sie gehört haben. Also machen Sie keinen Ärger hier, ich tue auch nur meine Pflicht. Ungern, das kann ich Ihnen sagen. Ich mache die Gesetze nicht, ich bade sie aus. Immer auf der Achse, drei Stiefelsohlen wöchentlich und einen Fahrradschlauch aus eigener Tasche. Zahlen Sie bar oder Scheck? Ketzer kehrt seine Taschen um, sie sind leer, mein Bankbuch. Erfasser nimmt ein drittes Papier aus der Aktentasche, dann ist die Pfändung. Ketzer, ich habe noch ein Hemd auf dem Leib. Hier, was brauche ich ein Hemd? Zieht das Hemd aus, wirft es dem Erfasser vor. Und 7 heute drunter, 6 kannst du mir noch abziehen. Wenn Frost kommt, stecke ich meine Karte an, klein aber mein, das wärmt. Pfänden willst du, pflanzt dein Siegel auf den Grund und Boden, den ihr mir beschert habt. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Er wirft mit Erdklumpen. Schmeckt dir die freie Scholle? Stopft die Schindeln nach. Er deckt sein Dach ab, wirft mit den Schindeln. Was brauche ich ein Dach überm Kopf? Der Regen juckt die Toten. Erfasser flieht. Meine Herren, Sie werden zugeben, dass das zu weit geht. Ich kann nicht als Schießscheibe arbeiten, auch noch mit meinem Gehalt, das schon kümmerlich ist. Zu Ketzer, das hat Folgen. Ab. Beutler lacht. Großbauer Treiber, das war der, jetzt ich. Dein Feld hat keine Furche, die mein Gaul nicht gezogen hat. Du wolltest ihn abarbeiten mit Rübenhacken. Als die Rüben reif waren, hast du mich ausgeschmiert mit Rheuma. Ich hab selber keinen geraden Knochen mehr, reiß ich drauf. Saatkartoffeln hast du dann mir abgeflennt im vorigen Frühjahr, mit im Herbst hast du sie wieder, ich hab's schriftlich. Und bald ist wieder Herbst und ich warte noch drauf. Jetzt kann ich nicht mehr warten, Ketzer. Ich habe mehr als du, aber dass ich was wegschenk an dich aus freien Stücken, so viel auch nicht. Und die Erfassung im Genick wie jeder. Mir greift, wenn ich meins nicht zusammenhalt, deinen Staat nicht unter die Arme. Also wenn du nicht auf dem Fleck mir die Kartoffeln zahlst mit Kartoffeln und mit Geld den Leihgaul, helf ich mir selber und dein Gaul geht mit. Ketzer, wenn du ein Jahr gewartet hast, Treiber, 2 Jahre. Ketzer, die Woche kannst du auch noch warten, Treiber. Treiber, sagst du mir, was ich kann? Ketzer, Beutler, sag du es ihm. Beutler zu Ketzer, wo einer Recht hat, hat er Recht. Ketzer, Beutler, du warst nicht immer Bürgermeister, weißt du die Zeit noch? Melker waren wir, Kumpels, keiner mehr als der andere, einer für den anderen. Ein Herz und eine Kehle waren wir, Beutler. Den letzten Tropfen haben wir geteilt noch 4 Jahre lang und die Arbeit auch geteilt im Gutsstall. Manche Kuh hab ich gestrichen an deiner Stelle, wenn du fett warst, du an meiner Stelle auch, wenn ich fett war. Und jetzt ist's nicht gewesen und mich melkst du. Beutler. Das Bier von gestern ist das Bier von gestern. Den Regen schwitzt das Feld aus in der Sonne. Ich habe ein Amt jetzt, Junge, das bringt Pflichten. Als Bürgermeister muss ich allen gleich gerecht sein. Meine traurige Pflicht ist, dass ich dem gegen dich zu seinem Recht verhelf jetzt. Ketzer, der Gaul ist mein letztes. Wenn ihr den mir wegnehmt, ist's der Strick. Beutler. Wart auf die Trecker, die euch der Staat versprochen hat. Ketzer, versprochen. Glaubst du dran? Ich glaub nichts mehr. Beutler, dann ist der Strick ab. Ketzer, hey, lass mein Pferd los, Treiber, oder du kennst mich nicht mehr. Da Treiber nicht loslässt, das weiß ich, du kommst auch noch unter den Hammer. Der über uns malt langsam, aber fein Mehl. Zum Pferd, das ist der Abschied, Brauner. Wärst du lahm, wenig Gewinn hab ich aus dir gezogen, Zugkraft. Beschissen bin ich heut und morgen, wenn du mir abgeführt wirst, Haferfresser. mit meinen letzten Kröten unterm Huf, du Hund. Wenn du Charakter hast, keil aus, Gaul. Das Vieh denkt nur an Fressen. Das ist der Undank. Der Hafer reut mich, verrecken soll er dir. Da, er zieht ein Messer, sticht das Pferd ab. Treiber, das warst du. Neubauern, kein Verstand für die Wirtschaft und kein Herz fürs Vieh. Ab. Ketzer ruft ihm nach. He, Treiber, dein toter Gaul will reiten, bück dich. Soll ich dein Eigentum zum Schinder schleppen? Sack ein, was dir gehört, ein Sack voll Knochen. Spann den Kadaver vor dem Pflug, Aas düngt. Allein, die Hauptsache am Bauern ist das Vieh. Er ist kein Mensch, ohne er kann sich Kopf stellen. Sein Feld, sein Grab mit seinen Knochen düngt er's. Und vor der Ernte erntet sein Feld ihn. Er feiert Kirmes zwischen den sechs Brettern. Ein Vieh macht keinen Bauern ohne Knecht. Die Kuh melkt ihn, der Gaul legt ihm den Zaum an. Der Staat macht ihn zur Sau und stopft ihm pfundweis dem Volk ins Maul. Durch tausend Mägen geht er, der Dümmste kann ihn in die Pfanne schlagen, greift zu, es ist mein Leib, wie es in der Schrift heißt. Er wirft das Messer weg und zieht einen Strick aus der Tasche. Halt aus, Strick, Kumpel. Meinem Alten hast du aus der Not geholfen, seinem Alten vorher. Nummer drei bin ich, drei Mann an einem Strick. Du bist der Dietrich, der das letzte Loch aufschließt für 7 Groschen, die Himmelsleiter. Ein Sprung ins Schwarze und ich kann der Welt die Zunge zeigen, wenn der Haken hält. Ab die Schlinge um den Hals, den Strick nachschleifend. 2 Bauern laufen über die Bühne. Erster Bauer, Trecker kommen, Ketzer. Er tritt in die Karte, der ist schon kalt. 2. Bauer holt das Messer, schart um den Gaul.